Möchten Sie das Steak halb durchgebraten? Wortschatz A20. Hören Sie die Beispiele und sprechen Sie nach. Sprechen Sie langsamer. Könnten Sie etwas langsamer sprechen? Warten Sie bitte einen Moment. Könnten Sie bitte einen Moment warten? Wiederholen Sie das bitte. Würden Sie das bitte wiederholen? Zeigen Sie mir das auf der Karte. Würden Sie mir das auf der Karte zeigen?